Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zum Hörspiel am Dienstag. Dieter Hufschmidt und Stefan Frohlix haben mit Gedichten von Samuel Beckett eine Wort- und Klangkomposition geschaffen, die neue Wege zu öffnen versucht zu den oft als unzugänglich eingeschätzten Texten. Flötentöne von Samuel Beckett. Zurückkehren. Bei Nacht. Nach Haus. Licht anmachen. Licht ausmachen. Die Nacht sehen und an die Scheibe gedrückt. Das Gesicht. Alles in allem? Alles in allem. Alles eingerechnet? Alles in allem, alles eingerechnet. Ein Viertel von Abertausend? Viertelstunden? Alles in allem, alles eingerechnet, ein Viertel von Aber... Nicht gerechnet? Die Totenzeiten. Alles in allem, alles eingerechnet, ein Viertel von Abertausend, Viertelstunden. Nicht gerechnet? Die Totenzeiten. Hinterster Winkel des Nichts. Nach langen Spähen. Glaubte das Auge flüchtig, eine leichte Bewegung zu sehen. Der Kopf beruhigte es, sagte, Das war nur in deinem Kopf. Stille wie früher wird es nie mehr geben. Vom Flüstern zerrissen, einer Sprache ohne Vergangenheit, die, weil sie zu oft, ich kann nicht mehr, gesagt hat, schwört, nicht mehr zu schweigen. Lichtscheingrenzen. Im Pendelverkehr. Ein Schritt noch. Sie erlöschen. Kehrt machen. Sie schimmern wieder auf. Lieber Halt machen. Fern von beiden. Bei sich. Ohne sich. Ohne die anderen. Stell dir vor, wenn eines schönen Tages das aufhörte. Zuerst der Kopf, flach auf hartem, über allem, die rechte, spielt keine Rolle, oder die linke, oder der rechte, spielt keine Rolle, flach auf der linken, als dann, schließlich, flach auf der rechten, oder der linken, der linken, oder der rechten, schließlich, flach auf der linken, oder der rechten, spielt keine Rolle, flach auf hartem, über allem, zuerst, der Kopf. Die Flut macht, dass alles, obgleich es ist, dass alles, also dies da und sogar das da, obgleich es ist, nicht ist. Pustekuchen. Samedi, repi, pluriel, depuis minuit, jusqu'à minuit. Pas pleurer. Samedi, répit. Samstag, Ruhetag. Pluriel. Nicht mehr lachen. Minuit. Jusqu'à. Von Mitternacht bis Mitternacht. Pas pleurer. Nicht mehr weinen. Samedi, répit. Pluriel. Depuis minuit. Jusqu'à minuit. Pas pleurer. Thank you. Nacht, die du so sehr die Frühe herbeisehnen lässt. Nacht, ich flehe dich an. Komm. Jeden Tag Lust, eines Tages am Leben zu sein. Bestimmt nicht ohne zu bedauern, eines Tages geboren zu sein. Nichts, niemand wird gewesen sein. Um nichts so viel gewesen sein. Nichts, niemand. Mit Mühe aber gut. Mit Mühe aber gut. Den letzten Schritt getan. Mit Mühe aber gut den letzten Schritt getan. Pausiert der Fuß und wartet. Mit Mühe aber gut den letzten Schritt getan. Pausiert der Fuß und wartet. Wie das so üblich ist. Bis der andere das Gleiche tut. Wie das so üblich ist. Und so die Last noch weiterträgt. Wie das so üblich ist. Jedenfalls. Bis jetzt. Was die Augen an Gutem schlecht gesehen. Die Finger an Gutem haben zerrinnen lassen. Lass sie festfassen, die Finger, die Augen. Das Gute kehrt noch besser wieder. Was auch das Herz an Schlimmstem erlebt hat, der Kopf an Schlimmstem sich sagen konnte, lass es wieder auferstehen, das Schlimmste kehrt noch schlimmer wieder. Ne manquez pas à Tanger. Le cimetière Saint-André, mort sous un fouillis de fleurs surensevelies, bon à la mémoire d'Arthur Kayser, de cœur avec lui, reste de celui-ci. Versäumen Sie nicht in Tanger den Besuch des Sankt-Andreas-Friedhofs. Tote unter einem Durcheinander zu Grabe getragener Blumen und die Bank zur Erinnerung an Arthur Kayser. Im Herzen eins mit ihm bleibst du darauf sitzen. Etwas weiter erinnert eine andere an Caroline High Taylor, die getreu ihrer Philosophie, der Mensch, solange er lebt, hofft, im August 1932 sich von Irland aus in den Himmel auf und davon machte. Ne manquez pas à Stuttgart, la longue rue Neckar. Versäumen Sie nicht in Stuttgart, die lange Neckarstraße. Das Nichts ist hier sonderbar. Auch nicht mehr, was es mal war. Groß ist hier der Verdacht. Das Nichts hat sich dünne gemacht. I'm going to go to the hospital. Vieille allée. Altersgehen. Vieux arrêt. Altersstillstehen. Allee. Gehen. Absent. Abwesend. Absent. Abwesend. Arrêté. Stillstehen. Schritt für Schritt. Nirgendwohin. Niemand weiß wie. Schrittchen. Nirgendwohin. Hartnäckig. Rêve sans fin. Ni trêve à rien. Traum ohne Ende, ohne Rast, von nichts. Fou, qui disait, plus jamais, vite, redite. Narren, die ihr gesagt habt, nie mehr. Schnell, sagt es nochmal. Und wo? Die Stimme, die sagt, lebe. Aus einem anderen Leben. Worte. Überlebende des Lebens. Noch einen Moment leistet ihm Gesellschaft. Festen Fußes. Er wartet auf niemand mehr. Zieht er an sich vorbei. Geht ohne Ziel. In dem Augenblick, als er zu hören kriegte, er habe nicht mehr lange zu leben, lächelte endlich das Leben ihm zu und zeigte ihm alle seine Zähne. In der Nacht, als seine Seele endlich zurückgefordert wurde, voilà, er machte keine Schwierigkeiten, er gab sie eine Stunde zu früh zurück. Nicht mehr an Erinnerungen als an jenem Apriltag. Nicht mehr als an einen Tag. Sein Schatten eines Nachts erschien ihm wieder, streckte sich, erblasste, verschwand. Schwarze Schwester, die du bist in der Hölle und kreuz und quer schneidest. Was erwartest du? Der Zwerg, 90 Jahre alt, mit einem letzten Murmeln. Bitte liebenswürdigerweise wenigstens den Sarg von natürlicher Größe. Thank you. zuerst. Flach auf Harten. Die rechte. Oder die linke. Spielt keine Rolle. Alsdann flach auf der rechten. Oder der linken. Der linken. Oder der rechten. Schließlich flach auf der linken. Flach auf der linken. Rechten. Oder der rechten. Rolle. Über allem. Rolle. Der Kopf. Über allem. Der Kopf. Zuerst. Flach auf Harten. Die rechte. Oder die linke. Rechte. Spielt keine Rolle. Oder die linke. Als dann. Flach auf der rechten. Oder der linke. Als dann. Oder der linke. Der linke. Flach auf der rechten. Der rechten. Oder der linke. Oder der linke. Flach auf der linken. Oder der rechte. Oder der rechte. Schließlich keine Rolle. Flach auf der linke. Der Kopf oder der rechte. Spielt keine Rolle. Über allem Kopf. Der Kopf. Altes Gehen. Altes Stillstehen. Gehen. Abwesend. Abwesend. Stillstehen. Rêve. Sans fin. Ni trêve. A rien. Schritt für Schritt. Nirgendwohin. Niemand weiß wie. Schrittchen. Nirgendwohin. Hartnäckig. Nichts. Niemand wird gewesen sein. Um nichts so viel gewesen sein. Nichts. Niemand. Such einen Schatten eines Nachts erschien ihm wieder. Er blaffte, versäumte, Stell dir vor, wenn das eines schönen Tages, stell dir vor, wenn eines schönen Tages, das aufhörte. Stell dir vor. Hinterster Winkel des Nichts. Nach langem Spähen glaubte das Auge, flüchtig eine leichte Bewegung zu sehen. Der Kopf beruhigte es, sagte, das war nur in deinem Kopf. Alles in allem? Alles eingerechnet? Ein Viertel von Abertausend Viertelstunden. Nicht gerechnet die Totenzeiten. Zurückkehren. Bei Nacht. Nach Haus. Licht anmachen. Licht ausmachen. Die Nacht sehen und an die Scheibe gedrückt. Das Gesicht. Was die Augen an Gutem schlecht gesehen,